Grüne bunte Fenster und dahinter ein Gesicht, das von stillen Tränen und von großer Liebe spricht. Schöne, treue Augen und zwei Hände hart und gut, die so oft versöhnend auf dem Kopfe mir geruht. All die alten Bäume, deren Laub mir die Stirn gekühlt, sehe ich des Nachts im Traume, wenn es mit mir spielt. Wo ich immer stehen werde, wo der Wind mich hin verschlägt, eine Handvoll dieser Erde meine Tasche immer trägt. Heimat Erde, Heimat Glück, bald kehr ich zu. Einsam, weit und Welt verlassen, wo du gehst durch fremde Gassen, wo die Herzen kalt nur schlagen, nicht nach deinem Namen fragen, lebt ein stilles, banges Sehnen, quälen ungeweinte Tränen, ich in langer Nacht. Kleine bunte Fenster und dahinter ein Gesicht, das von stillen Tränen und von großer Liebe spricht. Schöne, treue Augen und zwei Hände hart und gut, die so oft versöhnend auf dem Kopfe mir geruht. All die alten Bäume, deren Laub mir die Stirn gekühlt, sehe ich des Nachts im Traume, wenn es mit mir spielt. Wo ich immer stehen werde, wo der Wind mich hin verschlägt, eine Handvoll dieser Erde meine Tasche immer trägt. Heimat Erde, Heimat Glück. Bald geht's.